Die Philosophien von Friedrich von Schiller. Welche wohl bleibt von allen den Philosophien? Ich weiß nicht, aber die Philosophie, hoff ich, soll ewig bestehen.